Die wöchentliche Dosis Anarchie und Bier. Jeden Mittwoch zwischen 23 und 24. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 25.12. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und das war gerade eben die Band We Will Fly aus Berlin. Und ein Gast heute ist auch aus Berlin, nämlich der Nelt. Guten Abend. Lasst uns froh und munter sein und ins Recht für ein Herzen freuen. Ja. Lustig, tralala, Weihnachtsabend da. Ja, war gestern Abend. Das war ja eine geile Band, ey. Ja, fand ich gut. Ja, ja, die sind aus Berlin. Wahrscheinlich wohnen sie bei dir irgendwie oben drüber und du wunderst dich immer, warum so laut ist. Ah, das sind die immer proben, Mensch. Ja. Wahrscheinlich sind es die. Ja, das kann sein. Ja. Aber die fand ich geil. Sau hart. Fett. Fetter Shit. Yeah. Und hast du ein Geschenk gekriegt zu Weihnachten? Ich bin doch Atheist. Da kriegt man doch. Hast du Feuerzeug gekriegt, oder? Ja, das habe ich schon eine Weile. Ja. Ah, das war gar nicht zu Weihnachten. Nee. Boah, ist das eine fette Sau, ey. Das ist fett, ne? Ja, ist also fast so fett wie ich, ey. Ja. Das klaut einem keiner, weil es so fett ist. Das passt nicht mal in die Hosentasche. Ja. Das klaut einem keiner, weil es so fett ist. Ja, das kenn ich, das, ne? Das Problem. Ja, ja. Das kenn ich. Mich glaubt auch keiner, weil ich so fett bin. Ja. Tja, wir haben gerade die letzte Sendung gemacht und jetzt bin schon wieder ich da. Es ist mal ein bisschen peinlich. Nee, aber naja. Das ist nicht peinlich. Also ich meine, es ist halt gerade ein bisschen auch so, die meisten Leute hocken noch irgendwie bei den Eltern auf dem Sofa rum und lassen sich verwöhnen mit irgendwelchen Platzgebäck und Glühwein. Wir sitzen halt hier, ich einsam in Köln, du einsam in Berlin. Draußen, ja. Leise rieselt der Schnee. Ja. Zwar nicht vom Himmel, aber von irgendwo her. Leise rieselnder Schnee, aber langsam tut's weh. In der Nasenscheidewand hat sich der Schnee eingebrannt. Singe ich immer an Weihnachten. So, ja. Mal leise rieselt der Schnee, geltet Nelt-Version. Ah. Hm? Ja, ihr habt ja morgen Auftritt, ne? In Landau. Ja. Nee, in Speyer. Landau. Ich muss auch direkt nach der Sendung, fahre ich mit der Limo zum Hubschrauber und dann ab nach Landau. Ja, mit der Limo im ICE wahrscheinlich eher, ne? Ja, nee, mit dem Hubschrauber diesmal, also. Weil ich doch. Guck mal, es ist ja jetzt schon 8 und die sich dann morgen, ich muss ja dann in Landau sein. Ja. Wir landen auf dem Vinzenzius-Krankenhaus in Landau. Mit dem Hubschrauber. Das ist der einzigste Hubschrauberlandeplatz von Landau. Am Städtischen wäre auch einer, aber. Nicht so du. Du weißt schon, wie das ist, wenn man aus Landau kommt, kann man nicht überall landen. Da muss man ein bisschen auf sein Landauer Netzwerk achten, wo man landet. Das kann sein, ja. Landau ist ja eigentlich so, so die wärmste Region in ganz Deutschland. Ja, stimmt. Irgendwie ist dort das wärmste Dorf von Deutschland, glaube ich, Gleisweiler. Ja, nennt man auch. Da kommt der, wie heißt er dann? Der alte CDU-Generalsekretär, der immer in alle Talkshows sitzt. Heiner Geißler. Ja, der kommt aus Gleisweiler. Ach, der kommt aus da. Und was hältst du vom neuen, Politik? Da haben sie jetzt ein neues. Neues Kabinett. Genau. Letzte Woche, ne, 10 Tage ist schon her. Ja. wo sie es rausgebracht haben. Ja, keine Ahnung. Große Koalition, ich weiß es nicht. Ja. Schwierig. Das Einzige, was ich gut finde, ist, dass der alte Innenminister weg ist, der Friedrich. Der ist doch jetzt auch irgendwie ein anderer Minister geworden, ne? Ja, der ist jetzt Agrarminister. Das kann er von mir aus auch machen, aber Innenminister, als Innenminister war der Typ eine dermaßen Pfeife, ey, boah. So ein konservativer, gelangweilter Pisser, ey. Ja, das gepaart halt mit Dummheit. Kommt auch noch. Ja, keine Ahnung, ob der dumm ist. So dumm wird er nicht sein. Ja, ich meine. Aber halt total provinziell und einfach auch keinen Bock auf den Job. Das war halt so ein typisches, die CSU muss ins Innenministerium kriechen und dann haben sie ihren Analogie gesetzt, der am wenigsten sich gewehrt hat. Aber es gab doch in der ganzen. Es gab doch noch nie einen Innenminister, der irgendwie einigermaßen irgendwas Gutes gemacht hat. Es waren doch alles Idioten. Nee. Selbst der Otto Schily war der absolute Idiot, obwohl man irgendwie am Anfang gedacht hat, hey, das war doch mal so ein Rechtsanwalt. Also ich denke, wenn du in der Position Innenminister bist, dann passiert auch ganz viel, was halt einfach irgendwie machen musst. Aber trotzdem gibt es doch Leute, wo ich das Gefühl habe, die setzen sich mit der Materie auseinander und versuchen nach bestem Wissen und Gewissen irgendwie das auf die Reihe zu kriechen. Und der Friedrich, bei dem habe ich halt das Gefühl gehabt, der ganze Job kotzt ein Volar. Ich glaube, die kriegen so viel als Innenminister, ne? Da kriegst du so viel Insiderwissen, dass das so der Kopf anschwillt. Dass du gar nicht mehr richtig weißt, wo eigentlich, wie eigentlich so, wie es überhaupt. Dass du überhaupt nicht mehr richtig weißt, wo hin und vorne ist. Ja. Das glaube ich auch. Aber da ist man irgendwie. Wenn du irgendwie jetzt, ist man angenommen, du hast alle Zugänge zu allen Geheiminformationen, ne? Wo sind die UFOs gelandet und wo, weiß ich, ne? Alles. Du weißt alles. Alles. Ey, dann bist du total aus. Also, da kann doch eigentlich mit diesem Wissen, also, da kannst du eigentlich. Aber ich muss ehrlich sagen. Bist eigentlich regierungsunfähig. Wenn ich mal vorstelle, wie verwirrt man da ist von dem ganzen Wissen, da ist man es lieber, da sitzt der Schily, der verwirrt wird, als da sitzt der Friedrich, der verwirrt wird. Also ja, doch, muss ich schon. Und der Neue, der Thomas de Maizière, der ist mir auch lieber wie der Friedrich, auch wenn es konservativ was Arschloch ist, aber zumindest kommt er mal so vor, als würde er sich für die Materie interessiere. Das finde ich schon mal irgendwie was wert. Naja, mal gucken. Wird sich wahrscheinlich nichts ändern. Das heißt ja auch, wir gehen uns jetzt in den politischen Tiefschlaf. Ja, also so sind wir da schon lange drin. Ja, also so Bundesrepublik ist jetzt so, wird von der Deutschen Bahn irgendwie mit regiert. Also ich bleib bei meinem guten alten Heil Satanas. Ja. Nee, Entschuldigung, war nicht so gemein. Nee, kann ich ruhig sagen. Ja, aber trotzdem Weihnachten feiern, ne? Ja. Das geht trotzdem mit so einer. Satanistische Einstellung? Ja, mache ich immer. Ich gehe zu meiner Eltern, mache mit denen ein wunderschönes Abendessen, sauf nicht mit denen voll, her ist Weihnachtslieder. Ist denn eigentlich bei so Satanisten, ist der dann der Weihnachtsbaum umgedreht und hängt von der Decke runter? Das wäre so saugeil. Wenn ich mal viel Geld habe, dann mache ich das. Ja. Fetti Hall mit einem riesigen Tisch, so ein Tisch, wo 30 Leute sitzen können, und über dem Tisch an die Decke ein Weihnachtsbaum. Verkehrt herum. Ja. Der hält dann ja auch länger, weil ja dann das Wasser drin bleibt, ne? Das macht man also bei Blumen, ja. Dreht man sie ja auch um, damit sie. Fallen halt immer Nahtlins esse, aber gut. Ja, kann ja auch. Gut schmecken. Kann man ja sagen, das ist Rosmarin. Tannenduft ist ja sogar ein Sauna. Ja, genau. Ist ja sogar ein Sauna. Ja, genau. Ja, das gute alte Kappe. Sag mal, was ich dich mal noch frage, ja. Ich erinnere von der letzten Sendung, war irgendwann mal ein Typ da und er hat mal wieder die gut alten Metal-Diskussion geführt. Ja. Und dann kam echt eine Band zur Sprache, ich weiß nicht mehr, die fandst du dann doch gut. Dann dachte ich, das ist aber auch kein Metal. Ja. Das ist Mosch. Ja, genau, stimmt. Was ich ja noch nie mal gekehrt habe. Du kennst keinen Mosch? Ich weiß überhaupt, was es sein soll. Mosch ist für mich ist eigentlich ein Verb. Das Verb heißt Mosche. Ja. Und das bedeutet, den Kopf vor und zurück schüttle mit langer Haar. Und das machen alle Mettler. Ah ja, klar, nee, aber Mosch ist schon eine eigene. Ich suche jetzt gerade mal. Also, ist ja eigentlich eine Musikrichtung. Ja, ja, natürlich. Also Ripcord habe ich leider nichts da. Aber vielleicht, ja, Napalm Death sind eigentlich so der. Napalm Death machen doch Grindcore. Nee, Napalm Death machen eigentlich Mosch. Aber von Napalm Death habe ich... Das ist Mosch? Ja, ja. Napalm Death. Hast du doch erfunden. Nein, habe ich nicht erfunden. Napalm Death ist eine Mosch-Band. Dann machen wir jetzt einfach mal ein Lied von Napalm Death aus. Wir haben hier ja einen Bildungsauftrag, ne? Das haben wir nicht vergessen. Und ich war ja vor kurzem... Machen immer so Treffen mit lauter alten Freunden. Ja. Und das haben wir diesmal bei einem Kumpel gemacht in seinem Studio. Und der hat das Studio in einer alten Schule drin, die inzwischen so ein autonomes Zentrum ist. Mhm. Und in dem autonomen Zentrum war an dem Wochenende, wo wir unser Treffen gehabt haben, der erste internationale Grindcore-Kongress. Ach Gott, nee. Und das war so herrlich. Ja. Wir sind halt ein paar Mal vorbeigelaufen, auch durch die Räume, wo die drin waren. Und da waren halt wirklich Vorträge mit PowerPoint-Präsentationen. Wir sind immer vorbeigelaufen, da war so ein altes Bild von Napalm Death hier projiziert irgendwie. Und sie haben so drüber diskutiert, was Grindcore und Familie und Grindcore und Sport und so Seminare gab es dann. Und oben war halt Grindcore-Konzert mit Grindcore-Sänger-Wettbewerb, an dem wir natürlich teilgenommen hätten. Und gewonnen? Wer hat? Zwei von uns haben gewonnen. Ah, haben dann so einen Workshop gewonnen am nächsten Tag. Sonntags war Workshop. Und der Typ vom Workshop kam dann auch und wollte sie abholen. Kriegt man eigentlich vom Headbanger, kriegt man da Kopfweh von? Kommt drauf an, was mit deinem Kopf los ist. Ach so. Kommt wahrscheinlich auch immer drauf an, auf die Haarlänge, ne? Ja. Nee, Quatsch, da drauf kommt kein bisschen. Aber. So, jetzt spiele ich Napalm Death. Napalm Death. Von der Platte, die habe ich mir damals tatsächlich gekauft. Als junger Kerl, die kam frisch raus. Dann habe ich gedacht, das mit dem Punkrock, das hat ja eh keine Zukunft. Jetzt muss ich mal gucken, was sonst noch auf der Welt los ist, ne? Und da kam halt dieses Kamm. Die kam gerade frisch raus und dann habe ich gedacht, mal gucken, vielleicht ist es ja was für mich. Ich war damals noch open-minded, wie der Franzose schön sagt. Ne, also offen für alles und da habe ich mir open, halt, open for everything. Ja, habe ich mir eine Ripcord-Platte geholt und auch diese Scum von Napalm Death gleichzeitig, um mich da in diesem Bereich weiter zu bilden. Aber dann habe ich gemerkt, das ist nicht so meins. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, Mosch, Napalm Death mit dem Lied Scum von der gleichnamigen Platte. Der ist so Napalm Death. Ja, die haben sich auch ausgezeichnet durch ihre politischen Texte. Meine Fresse. Aber ich muss sagen, die langsamen Dale sind astreiner Metal, ne? Ja. Nur schlecht aufgenommen. Ja, aber was ich halt gut finde, dass da kein Gitarrist mit irgendwelchen Gitarrensolos nervt. Und okay. Alle dafür nervt halt der Schlagzeuger mit Double Bass und seinen Becken, ne? Aber schönes Black Sabbath Riffing, immer wenn sie langsam sind, oder? Ja, aber ich. Ja, es ist halt. Ich habe jetzt auf die Schnelle, hätte ich wahrscheinlich noch ein anderes Lied wahrscheinlich finden müssen, weil die haben auch viel kürzer. Das war jetzt ein richtiges langes Lied, das war ja schon fast schon. Für Pogo-Radio-Verhältnisse war das ja Oper. Ja, das war. Ja, das war eine komplette Oper. Ja, eine komplette Musical. Eine Oper. Ein Oper. Ein Musical. Eine Oper. Ja. Fast die halbe Sendung hier verbraten mit Napalm Death. Ja. Fuck. Ach du Scheiße. Und ja. Jetzt? Und jetzt? Jetzt haben wir gelitten. Jetzt haben wir gelitten. Die halbe Sendung rum und wir hätten nur Napalm Death gehört. Nur noch 5 Zuhörerinnen und Hörer. Was meiner Meinung nach auch kein Mosch ist. Mosch hast du erfunden, die Musikrichtung gibt es nicht. Dabei bleibe ich. Spielt also, um Rückmeldung der Hörerschaft. Das Internet lügt nicht. Ich gebe jetzt mal Napalm. Nee, was gesagt, ich gebe mal Mosch ein. Ich gebe jetzt mal Mosch ein, mal gucken. Ach Gott, ich bin ja weg von Google, ne? Übrigens. Was soll das heißen? Ich bin weg von Google. Ja, ich bin jetzt bei Ecos. Wie heißt das Ding? Eine andere Suchmaschine, die heißt Ecosia. Und okay. Ich habe schon 55 Bäume, sind gepflanzt worden. Also immer wenn ich auf den Link drücke. Ich habe schon 55 Bäume. Immer gepflanzt. Wenn ich auf den Link drücke, wird so ein halber Baum gepflanzt. Ich weiß auch nicht, wie die das machen, weil ich habe nämlich so einen Werbebanner immer, drin. Ey, der Satz ist, immer wenn ich auf den Link drücke, wird ein halber Baum gepflanzt. Ja, also ich habe so einen Adblocker drin, aber trotzdem werden dann Bäume gepflanzt. Ne? Ich weiß auch nicht, wie die das machen. Trotz des Adblockers? Ja, ich weiß nicht, wie die das machen. Auf jeden Fall Mosch. Ne? Was haben sie denn hier? Mosch. Nee. Sollen es die Hörer nicht lieber daheim selber recherchieren, ja, und genau. Dann Rückmeldung geben? Also ist die Hausaufgabe. Bis zur nächsten Sendung, die ist am 30. Da kommt die Band TOD hier auf Besuch. Die Fragestellung lautet, gibt es eine Musikrichtung namens Mosch? Genau. Und gehört Ripcord und Napalm Death zu dieser Musikrichtung, zu dieser Gattung? Oder haben die sich vielleicht das einfach nur auch selber ausgedacht in ihrem Programm? Das wäre was, Rüdi. Stell dir mal vor, es gäbe eine Musikrichtung, die heißt Mosch. Und sie hätte mit Napalm Death überhaupt nichts zu tun, ja. Sondern sie wird auf den berühmten alten Moderator von Melodien für Millionen, Ernst Mosch, zurückgehen. Ja, genau. Napalm Death und die Egerländer. Ja. Genau. Ja. Die Original Napalm und gibt's so. Gibt's ja das Original Napalm-Duo. Napalm-Duo gibt's ja. Die kommen ja aus kommen aus der Pfalz. Ja, ja, die waren auch schon, Gast hier in der Sendung, das Original Napalm-Duo. Mit deinen Spielen mal voll oft in letzter Zeit. Ja. Sind die immer noch so kindisch drauf? Die waren ziemlich anstrengend, so wie so ADHS-Kinder waren die da unterwegs. Auch ich finde die lustig. Ja, die sind lustig, ja. Also ich weiß nicht, wenn ich Moderator von einer Sendung wäre und sie wären zu Gast, keine Ahnung, schwer zu sagen, aber ich mag die. Ja, die sind super nett. Krasse Freaks halt, aber geil. Aber ich wollte sie nicht als Kinder haben, so. Gott, wolltest du mich als Kind, oder was? Ja. Hast du Ahnung. Ich habe ja dein Kinderzimmer schon gesehen bei deinen Eltern, wo groß Satan Stimmt. steht. Satan steht an der Wand. Wobei das eher ein Jugendzimmer ist. Ne? Ja, wie alt warst du, als du Satan an die Wand geschrieben hast? In dem also elterlichen Kinderzimmer? Also ich würde 18, 19. Ach so, spät? Ja. Ja. Ich weiß es nicht genau. Also es ist so, ich habe das Zimmer irgendwann mal vollkommen zugeballert gehabt mit Bildern, wie die Sau. Ja. Und dann war Freundin zu Besuch und wir haben uns irgendwie unser Bewusstsein gemeinsam verändert. Und dann habe ich mir gedacht, wir hängen alles ab. Ja. Und dann haben wir alles abgehängt. Es waren bestimmt 100, 200 Bilder, ich weiß es nicht. Sau kleine Sache, ach sau vieles, alles war voll. Und dann haben wir alles abgehängt und ich habe wieder von vorne angefangen, es wieder zuzuhängen. Und das ist halt das, was du gesehen hast. Ja. Das ist sozusagen die Zwett-Garnitur. Ja. Und die war halt später, die war dann, glaube ich, so zwischen 17 und 20 oder sowas. Ja. Ich finde es auch gruselig, dass meine Mutter das Zimmer überhaupt nicht wegmacht. Ja, ne, das ist wie so ein totes Kind, wo die Eltern dann irgendwie noch so alles so lassen, wie es war, weil In der Hoffnung, aber ich bin doch gar nicht tot. Vielleicht kehrt es wieder irgendwann. Oder? Vielleicht, für sie vielleicht schon. Vielleicht kehrt das Kind ja irgendwann wieder zurück. Und dann kann man wieder alles gut machen. Ja. Was man versaut hat. Vielleicht. Tiefenpsychologische Überlegungen. Ja. Ich habe hier eine Band, die ich dir gerne ans Herz legen möchte. Okay. Die heißen Abkürzung APS. Die kommen aus Eisenberg in Thüringen. Also nicht Eisenberg in der Pfalz, sondern Eisenberg in Thüringen. Und was kürzt APS ab? Das heißt asoziale Persönlichkeitsstörung. Und das Lied heißt Ach ja. Waren APS. Asoziale Persönlichkeitsstörung. Ja, das ist doch immer wieder wunderbar im Deutschpunk. Die Namen von der Bands, das ist echt ein Traum. Es geht immer weiter und es ist so herrlich. Ja. Ja. Aber ich muss sagen, die Mucke da hat mir gerade nicht so gut gefallen, fand ich ein bisschen langweilig. Ja, war ein bisschen so sentimental, ne? Aber passt ja auch. Ich habe gar nicht auf den Text gehört, merke ich gerade. Ich habe nur auf die Musik gehört, die fand ich irgendwie so ein bisschen unmotiviert. Ja, ich hab mal gerade, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt auch nicht zugehört, weil ich habe mal gerade ein neues Scholle hier mir gemixt. Was machst du denn jetzt? Was trinkst du? Ein Scholle. Scholle. Aber ist doch noch Wein. Ja. Ja, ja. Wolltest du mit mir noch das Mischungsverhältnis diskutieren? Genau, das war, ich habe nämlich letztens Alex, habe ich, der ja aus Mannheim ist, habe ich das, der auch Schollertrinker ist, also Weißwein mit, trockener Weißwein mit Mineralwasser, das ist ein Scholle, da ging es jetzt auch um das Mischungsverhältnis und da wollte ich mich nochmal absichern, ob das, was er erzählt hat, ob das stimmt. Und da wollte ich dich mal fragen, ich weiß es gar nicht mehr. irgendwie so ein Drittel Heizöl, zwei Drittel Benzin oder so ähnlich. Nur halt mit Mineralwasser und mit Scholle. Also wenn du eine Polze vorbei festgehst, kriegst du eigentlich Das hat er auch erzählt, da kriegst du total unmögliche Sachen. Sieben Achtel Wein. Ja. Und auch noch ein bisschen Sprudel reingeschenkt. Ja, genau. Ich persönlich kriege dauernd mit allen möglichen Pelzer Diskussionen. Ich trinke nämlich am liebsten halb und halb. Mhm. Da sagen halt alle, das ist keine anständige Schale und so. Und wenn halb und halb auf dem Wein feststellst, gucken sie dich auch ein bisschen komisch an. Das ist so. Mineralwasser mit Weingeschmack wahrscheinlich, ne? Für die. Ja, halb und halb ist doch überhaupt nicht so arg, wenn nicht. Ja, man muss halt immer gucken, ne? Weil wenn da halt das Wasser alle ist, man muss halt, also ich hole so eine 1,5 Liter Pulle Wasser und 1 Liter Wasser, 1 Liter Wein. Also das heißt, am Idealzustand ist, wenn am Abend alle beide Flaschen gleichzeitig leer sind. Oder? Ja, dann, aber wenn das alles mischt, dann hast du noch weniger gemischt, weil du hast 1,5 Liter Wasser und 1 Liter Wein. Und was ist das dann am Schluss? Ja, das wird ja bedeuten, dass 3 Fünftel Wasser sind und 2 Fünftel Wein. Ja, ich habe da im Mathe nicht so aufgepasst. Aber ich? Ja. Nee, ich habe auch nicht so aufgepasst. Ist es jetzt weniger als die noch, Hälfte? Das ist dann was? Noch weniger, ja. Das ist ja mehr Wasser als Wein. Halb ja. Und halb ist ja genauso viel Wasser wie Wein. Aber 1,5 Liter, natürlich ist es mehr Wasser. Ja, natürlich. 1,5 Liter Wasser, stimmt. Und 1 Liter Wein, was natürlich. Ist noch mehr? Sonst Wasser oder ich, Wein? Sonst müsste ich ja 1 Liter Wasser nur kaufen, ne? Genau. Und nicht 1,5 Liter Wasser. Du kranker Nicker. Ach, so langsam checkst du doch mit Mathe, ja. Obwohl nicht aufgepasst wird. Ja. Hm? Ja. Bin natürlich. Wenn man halt mal einen realen Bezug hat, fällt Mathematik oft viel leichter. Ja, genau. Ja. Ich bin der absolute Zum Beispiel Wasser und Wein. Also ich mache immer halbe. Und wenn du das machst mit deinen 2 Flaschen, hast du am Schluss noch 1,5 Liter Wasser. Dann kannst du noch trinken, ist am nächsten Tag dein Kopfweh nicht so schlimm. Ja, Kopfweh habe ich eh nie. Hm. Von Wein kriegst du mal kein Kopfweh, ne? Von Bier schon eher, finde ich. Ja? Ja. Bei mir ist das so. Mhm. Aber das mag auch bei jedem Menschen unterschiedlich sein. Ja, so sind sie, die Menschen, ne? Unterschiedlich. Ja. Das die ist Fixer. Das immer, ja. Wenn sie alle gleich wären, wie einfach dann alles wäre. Oh. Jeder nach seiner Fassung. Ja. Herr Nils, ich habe ja immer so gern... Geld hören? Ja, wir können Geld et Neld Lied hören. Ich kann dich auch fragen, die 5 Sachen... Bist du eigentlich vorbereitet? Wieder. Hast du deine Hausaufgabe gemacht? Nee, habe ich nicht gemacht, aber ich habe es dir auch schon mal erzählt. Ja, stimmt, aber das brauchst du nicht nochmal erzählen. Wenn, dann musst du was Neues einfallen lassen. Mehr fallen keine 5 neue. Ich habe mal damals, glaube ich, schon schwer geduht und habe nur 4 gehabt. Also oder an die Zuhörerinnen und Hörer, ich stelle gerne die Frage, welche Dinge würdest du nie mehr wieder tun oder welche Dinge würdest du nie tun? Stelle ich gerne meine Gäste. Also nie mehr wieder, aber das habe ich damals auch schon gesagt, würde ich gerne LSD nehmen. Ja. Nie mehr wieder was? LSD nehmen? Das hätte ich auch am liebsten nie genommen. Ehrlich? Auf jeden Fall, ey. Hat kranker das, Shit. Aber die Diskussion haben wir schon mal gehabt, das ist langweilig. Weiß ich gar nicht mehr. Ich bin ja so vergesslich. Habe ich doch auch gesagt. Ja. Oder habe ich mich nicht getraut, wer weiß. Mm-mm. Nee, kann ich mich nicht daran erinnern. Am Ende habe ich mich nicht getraut, weil ich gedacht habe, es kommt dann landesweit im Radio. Ja, weltweit. Ja. Ja. Vielleicht sogar bis ins All, falls uns schon irgendwelche Außerirdische abhören. Ich habe ja gestern Graffiti geguckt. Ach du Depp. Ach du Scheiße. Ist das eine Scheiße? Wie will man nur gern Astronaut werden? Würde ich nie machen. Was ist das, Graffiti? Ach, die Sandra Bullock fliegt mit dem anderen Rett irgendwie. Rett nicht weiter. Ich weiß, die Sandra Bullock fliegt mit dem anderen. Ja. Ich habe auch eben gedacht, du meinst Graffiti. Nee. Graffiti. Graffiti, ja. Du hast schon Graffiti geguckt. Ja. Und naja, Musik. Schnell. Ja, Geld et Neld, ein nagelneues Lied, noch nie gehört hier, außer auf ihrem Player, auf ihrer Webseite, die keiner kennt, nämlich Geld et Neld. Das ist noch nicht. Nee, das ist noch nicht? Das ist richtig neu. Baumer Enna heißt das Lied. Hat nichts mit Bäumen zu tun, sage ich jetzt schon mal. Mhm. Bau einer. hab auf, Baum und Anna. Ich seh doch da einen Haufen Männer und ach, einen Haufen Frauen. Von denen kennt doch auch mal eine Anna Bauer. Scheißegal, ob Mann ob Frau, bauen einfach alle zwei. Oder ach, nur ein ganz, ganz kleiner, aber hopp, bitte. Baum und Anna, Baum und Anna, Baum und Anna, Baum und Anna, Baum und Anna, Baum und Anna, Baum und Anna, Baum und Anna, Anna, Anna. Vielleicht tut sich schon der End nicht trauen, dann kommt ja der Anna in der Bauer. Oder der End, der Tuwak und der Anna hat's Zeich, tun euch halt zusammen und dann klappt's vielleicht. Ein Otel, ein Jolly, ein Diebel, ein Dude, egal wie das nennen, schmeckt bestimmt gut. Ich schreib's auch rot in mein Kalender. Der Typ da unten baut mir einer. Baum einer, baum einer, einer. Baum einer, baum einer, einer. Baum einer, baum einer, einer. Baum einer, einer, einer, einer. Baum einer, baum einer, einer. Baum einer, baum einer, einer. Baum einer, baum einer, einer. Baum einer, einer, einer, einer, einer. Baut der End Kenner, baut der Anna Enner. Baut der Anna Kenner, baut eine Enner. Baut eine Kenner, baut Enner Enner. Baut Enner Kenner, baut der Anna Enner. Baut der Anna Kenner, baut eine Enner. Baut eine Kenner, baut der End Enner. Baut der End Kenner, baut der Anna Enner. Baut Enner Enner Enner Enner Enner. Baut der Ken Enner, baut Kenner Enner. Du Kenner, Kenner Enner. Baut Enner Kenner, baut eine Kenner. Baut eine Enner, baut der Anna Ach Kenner. Baut der End Kenner, baut der Anna erst recht Kenner. Vielleicht hat er überhaupt keinen Bock, ne? Aber der Anna baut dann vielleicht der End Enner mit der Anna Enner. Ja. Ja. Ja. Wer baut jetzt Enner? Ich baue einer. Der Bauherr. Ja. Das rohe Thema. Ja. Wieder wie bei dem Lied Letschmo in der letzten Sendung. Kann mich kaum noch dran erinnern. Zeig her, gibt es ja, Zeig her. Ja, stimmt, ja, genau. Sag mal, habt ihr jetzt eine Platte gemacht nur für Kiffer oder was? Nö, wir haben verschiedene Themen. Ach so. Ja. Mhm. Es gibt so drei. Weil ihr habt ja auch schon so große Lieder, es gibt so drei Arbeitslieder, es gibt so drei Politiklieder, weil Liebe, ihr habt Enttäuschung. Genau, ihr habt ja mal eine Konzeptplatte gemacht, die hieß Liebe, ne? Ja. Oder? War ja eigentlich, ging es ja eigentlich bei jedem Lied irgendwie um Liebe. Naja. Naja, schon irgendwie ein bisschen, oder? Beim Lied mit der Farbe geht es nicht um Liebe. Obwohl. Ja. Rot ist die Liebe. Ja, genau. Das hat. Ja. Stimmt, geht auch um Liebe. Ja. Fuck. Fuck. Du hast recht wahrscheinlich. Ich muss die Platte unter dem Aspekt nochmal hören. Ja. Ja, so als Künstler muss man halt ab und zu mal einen Abstand nehmen und das einfach mal zur Seite legen und dann mal wieder rausholen aus dem Schrank, aus dem Platteschrank. Ja, das stimmt. Aber das mache ich eigentlich auch oft. Hier haben wir oft alte Sachen. Ja? Sag mal, hast du eigentlich mal erzählt, was die fünf Sachen sind, die du niemals mehr machen willst oder nicht machen willst? Nee, habe ich nie erzählt. Warum auch? Weil ich lade immer Gäste ein. Okay, schau mal, du erzählen. Ja, wenn du jeden fragst, das wäre ja mal eine andere Basis, auf der du dann fragen willst. Ja, aber ich meine, also okay, also es müsste mir jetzt aus den Fingern saugen, weil ich ehrlich, mich ja überhaupt nicht... Ehrlich, noch nie drüber nachgedacht. Nee. Obwohl du jeden fragst. Warte mal, ich hab mal eine Liste gemacht, warte mal. Warte mal kurz, ich habe irgendwo, ich muss mal eingeben. Aus dem Rechner oder was? Not-to-do-Liste. Warte mal, not-to-do. Habe ich irgendwo auf meiner Festplatte gespeichert. Mal gucken, ob ich sie finde. Not-to-do-Liste. Ah, hier ist sie. Top-Treffer. Ja. Not-to-do-Liste. Warte mal, geht auf. Ah ja, Not-to-do-Liste. Niemals an Ballermann gehen. Also ich war da noch nie, aber ich würde niemals dahin gehen, weil ich bin ja auch so total, ich hab ja so einen Stock im Arsch, ich kann mich nicht mal irgendwie auf so Sachen wie Karneval hier in Köln einlassen. Echt? Ach nicht, wenn dich Sau zusauft? Nee, geht gar nicht. Und mit Schnaps, pur? Nee, wir waren letztens auf dem, habe ich mich dazu hinreißen lassen, weil war halt echt nichts los und dann haben alle irgendwie so meine Peering Group gemeint, ey, wir gehen irgendwie auf den schwule Weihnachtsmarkt hier in Köln und da spielt irgend so ein Elvis-Imitator. Und dann lassen wir uns zulaufen und dann hören wir uns den Scheiß an. Und da habe ich gesagt, okay, gehe ich hin. Ne? Und dann lief halt so in der Pause, lief halt irgendwie so ein Schwachsinn halt. Ne? Und dann haben sich alle beschwert, ah, ich krieg den Scheiß nicht mehr aus dem Ohr, ich krieg nicht mehr aus dem Ohr, dieses doofe Lied. Und da habe ich gemeint, Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle all the way. So was ähnliches. Aber ja, es, da habe ich gemeint, ja, mir kann es, Techno-Beat mir kann, ja genau, ja, mir kann das gar nicht passieren, weil ich habe so einen Stock im Arsch, ich bin so verkrampft, dass sowas gar nicht an mich rankommt, weißt du? Also ich kann auch unter Alkoholeinfluss kann ich sowas gar nicht aufnehmen. Ich bin da gar nicht in der Lage dazu, weil ich einfach nicht in der Lage bin, irgendwie, also ich habe so eine Sperre. Also bei Weihnachtslieder mit Techno-Beat hinter dran habe ich die auch, ja. Also, aber beim Karneval könnte ich mir schon vorstellen, in Köln mal abzufahren. Ja? Ja, ich glaube schon. Nee, ich hab's schon ein paar Mal versucht, also auch geht wirklich nicht willentlich irgendwie versucht, haben wir gesagt, hey, mach dich mal locker, mach dich mal frei. Ist ja alles Freedom, nur Spaß, ne? Und lass dich mal ein bisschen gehen und da hast du ja auch lauter sympathische Menschen um dich herum, ne, die dich da beschützen vor dem wilden, bösen Volk oder was, ne? Aber es ging nicht. Es ging einfach nicht. Ja, dann hast du halt Pech gehabt. Dann kannst du auch nicht, kannst nicht aufs Oktoberfest, du kannst nicht aufs Federweiserfest in den Pals, du kannst da überall nicht hingehen. Dann. Ja, das ist es. Weil wenn der Alkohol dich nicht locker kriegt, bist du dort verloren. Ja, das ist es. Das ist es. Ja, aber mich kriegt da der locker immer. Ja. Also ich habe schon ein paar Mal erlebt, dass ich in Landau auf dem Federweiserfest war und am Schluss hat mir die Blasmusik saugut gefallen. Mhm. Mehrfach. Naja, einmal. Ja, das ist es. Es geht einfach nicht. Ich aber wenn Angst, es bei dir nicht geht, ich dann hast du gelitten. Ich habe halt so eine Problem mit so großen Menschenansammlungen. Das sind dann für mich plötzlich irgendwie dann alle irgendwie Feinde. Ich habe auch so, ich merke das auch irgendwie auf so Punk-Festivals, die dann so groß sind, weißt du, so mehr als 1000 Leute und sowas. Gibt es ja, ne, Punk im Dings da, Ruhrpott-Rodeo oder sowas. Da denke ich mir, hey, das ist nicht das, wo du dich wohlfühlst. Das ist mir einfach zu groß. Das sind einfach viel zu viele Leute. Also ich muss sagen, wenn es richtig eng ist, kann ich es auch nicht gut machen. Nee, es hat noch nichts unbedingt mit eng zu tun. Es hat ja, doch, bei mir hat es was mit eng zu tun. Es hat was damit zu tun, ich will nicht das Schaf in der Herde sein, weißt du? Das ist irgendwie so eine Phobie, habe ich da. Ist mir scheißegal. Ich habe immer so irgendwie, ich muss mich dann irgendwie so an den Rand und dann als Beobachter oder sowas, aber ich habe da irgendwie total Probleme, da in der Masse aufzugehen. Nee, da habe ich überhaupt keine Probleme. Ich gehe auch gerne ins Stadion. Mhm. Kann ich auch nicht. Also hallo, zu dem, dass ich halt Fußball... Das kann ich dann überhaupt nicht. Ja, aber, wenn ich doch nicht locker mache, kannst du genau. Im Stadion, ist es noch viel schlimmer genau, als beim Karneval. Genau. Stadion ist ja noch sinnloser und noch alkoholgetränkter als im Karneval eigentlich. Ja, ich war aber auch schon irgendwie, man muss ja alles mal ausprobiert haben, ne, und mal gucken, wo man steht. Ich war auch schon im Fußballstadion, so ist es nicht. Aber da habe ich genau wieder dieses Gefühl erlebt, dass ich halt irgendwie bei anderen großen Menschenansammlungen erlebe. Ah, ja. So in mir drin. Aber kannst du zusammenfassen, oder du kannst das nicht? Ja, nee, es macht mir keinen Spaß. Ich kann's. Ja. Ne? Ich kann's. Also du kriegst keine Nerven zusammenbruch, aber du erlebst auch nicht, kein gutes Gefühl dabei. Ja, genau, ich hab den Spaß nicht. Ja. Ne? Fertig aus. Ich habe halt einfach den Spaß nicht. Und das war auch schon als Kind so. Irgendwo fast schon ein bisschen dramatisch. Ja, nö. Ist ja nicht so, dass ich jetzt... Aber der Spaß ist ja schön. Also wenn man dort hingeht und es macht dem Spaß, dann ist es ja voll geil. Ja, aber es ist ja nicht so, wie jemand, der jetzt Angst hat, Angstzustände kriegt, wenn er einen Aufzug steigt. Ich habe ja auch nicht gesagt, es ist total schrecklich, sondern nur, es ist ein bisschen traurig. Mir geht was verloren vielleicht, ne, im Leben. Ja, ne? Es gibt halt auf jeden Fall eine riesige Menge von Spaß, die du nie verstehen kannst. Genau. Ja. Denn ich vielleicht... vernunftsmäßig verstehen könnte oder nachvollziehen kann, aber nicht selber erleben. Ja. Ne, das ist ein großer Unterschied. Vernunftsmäßig kann man Spaß ja auch nicht überhaupt schlecht erleben. Ja, genau. Das ist ja das. Das kommt ja noch dazu, erschwerend. Also kann ich halt einfach gar nicht. Nee, geht halt nicht. Hoppen wir mal Musik. Angenommen diese ganze... Wir sind an einem Punkt angelangt, wo ein Absatz nötig ist. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, wir spielen ein Lied von Herrengedeck Royal. Wow. Ne, zum Thema, du liebst ja Punkbands mit einfallsreichen Namen. Ja. Und ich denke mal, Herrengedeck Royal ist auf jeden Fall mal in der engen Bewertung, oder? Tut mich jetzt nicht ganz so wegflasche, weil es in Berlin schon eine Band gibt, die heißt The Incredible Herrengedeck. Ja, stimmt. Die auch nicht schlecht sind, aber keine Punkband. Aber die kommen aus Augsburg. Das ist, glaube ich, genug weit weg, um Ich finde auf jeden Fall Herrengedeck Royal auch ein sehr, sehr, sehr schöner Name. Ja. Und das Lied hat es den Titel Sylt und Pferde. Ist ja auch. Ach, nicht schlecht. Auch nicht schlecht, ne? Ja, Mock, spannend. Geht auf jeden Fall was ab im Kopfkino. Ja. Ja. Genau. Viel Spaß. Ja, tschö. Bis gleich. Ja, das ist das halt, ne? Beziehung zwischen Mann und Frau, wenn man da sich halt nicht einig wird und die Interessenlage so verschieden ist. Hätte du gerade drüber gesungen oder was? Ja. Das habe ich gar nicht mitgeschnitten. Doch, das ging halt darum, dass sie halt auf Sylt. Ich habe gar nichts verstanden, nur der Refrain. Ne, das, Sylt und Pferde. Ja, ja, dass halt die Frau steht halt auf Sylt und Pferde und er halt irgendwie halt kann damit halt gar nichts anfangen, ne? Er ist halt ein Punkrocker, der Sylt und Pferde scheiße findet. Nee, hat wahrscheinlich überhaupt keine. Kann sich darunter wahrscheinlich gar nichts vorstellen, wie das jetzt zusammenpasst. Aber das kann ich auch nicht. Ich auch nicht. Wer weiß, ob das überhaupt irgendjemand kann. Gibt's aber bestimmt. Kann es niemand. Ja doch, es gibt bestimmt. Sylt und Pferde, natürlich kann ich mir darunter was vorstellen, sagen die dann. Ja, also wer sich was darunter vorstellen kann, der kann hier gerne Postkarte an Pogo Radio schicken und Bilder zu malen. Muss noch die Adresse sagen. Kann ja so eine E-Mail-Postkarte schicken an info@pogoradio.de. Aber richtige Postkarte wäre viel schöner gewesen. Meinst du? Ja. Ja, schickt eine Postkarte an die Gräfstraße 1, Rüdi Himmelsberger, 50823 in Köln. Boah, vielleicht kommt er nie. Oder schreibt einfach drauf an das 10. Hochhaus in Köln. Wo die größte oder höchste Punkrock-Sendung Deutschlands präsentiert wird. 10. Hochhaus von Köln? Ja. Das ist ja wunderbarer. Ja, ist halt so. Wunderbarer Superlativ. Ich habe auf jeden Fall noch Aufstiegsmöglichkeiten. Willst du in ein höheres? Ja, also es muss ja in ein höheres, ne? Willst du ins 5. oder 4. Ja. Höchste. Ja, höchste, ja. Aber dann natürlich nicht im Erdgeschoss wohnen, das ist ja ganz wichtig. Klar, nächstes Mal muss das Penthouse her. Ja. Bestimmt kein Problem von deinem alten Pflegegehalt. Ja, bestimmt. Wenn ich es mal kriegen würde. Im Moment wohne ich im Penthouse. Ja. Im Pennerhaus vielleicht. Der Rüdi wohnt im Penthouse. Schön, lalala. Oh, so lange haben wir schon lange nicht mehr geschwiegen. Ja. Ja, wir dürfen bei Radio darf man nicht schweigen, weil dann denken die. Dann denken die Leute meist tot. Ja, genau. Die für die Technik denken, da ist irgendwie was passiert, irgendwie ein Fehler aber oder wir, sowas. Wir schweigen immer kurz. Deshalb müssen wir immer so viel labern. Die ganze Zeit, oder was? Ja, muss man immer labern, egal was. Wir sind halt geschwächt von Weihnachten, ne? Ja, von diesem fetten Essen. Strahle nicht und so. Ja. Ja. Ja, nee, die ganze aber Kirche. Oh, du Fröhliche. Oh, du Seelige. Aber weißt du, was ich jetzt mache? Was? Ich könnte jetzt noch ein Lied singen von Udo Lindenberg. Singe? Ja. Ja, auf. So Weihnachten, da wird doch gesungen, ne? Klar, Mann, singen, hopp. Oder ich könnte mir noch ein Scholle machen. Aber ich habe gemerkt, ich habe noch ziemlich viel Mineralwasser über. Ich habe doch irgendwie das Mischungsverhältnis nicht so hingekriegt, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber egal. Soll ich was singen? Mhm. Sing was? Als ich ein kleiner Junge war und mal nichts essen wollte, sagte Ma, dass viele Kinder hungrig sind und sterben. Yeah. Er war so geschockt und dachte so, nee, ich hab's versaut. Ich hätte nicht die Sache dürfen. Nee. Ja, du hättest dich rausgebracht. Ja, genau. Scheiße. Nee, ich sing das anders mal. Weil ich nie mein Maul halten kann. Ne? Ja. Aber der Anfang fand ich schon mal gut. Ja? Ich wollte schon mitschnippen, aber ich habe gedacht, vielleicht passt es da nicht. Doch, vielleicht. Nochmal. Wenn ich im Internet. Ich versuch's nochmal. Nee, fuck it. Als er ein kleiner Junge war und mal nichts essen wollte, sagte Ma, dass viele Kinder hungrig sind und sterben. Er war so geschockt und dachte so ein Wahnsinn und rannte zu seinem Sparschwein hin. Da war sein ganzer Reichtum drin. Mutter, wir müssen was tun. Mit deinen paar Groschen, sagte Ma, kriegst du diese Welt leider auch nicht klar. Das ist ja nun mal so ein bekloppter Planet, wo die Menschheit schon immer total durchdreht. Daran musst du dich gewöhnen, damit muss man leben, auch wenn es manchmal traurig macht. Doch er beschloss, wenn ich mal groß bin, werde ich das ändern und heulte die ganze Nacht. Absoluter Wahnsinn. Also ich bin sehr glücklich. Ja, das geht noch so ein paar 5-6 Strophen lang, ne? Ich habe schon befürchtet, du ziehst so alle durch. Nee, aber ich kenne das Lied gar nicht. Nee, das ist ein unbekanntes Lied. Das ist auf der Odyssee rausgekommen, 1983. Das war so eine Platte, die ich mir damals ausgesucht habe zum Geburtstag von meinem damaligen Onkel. Er hat mir gesagt, hier, guck dir mal an, da ist ein Katalog, da kannst du was aussuchen. Und da war ich total geflasht und habe mir gedacht, was suche ich jetzt? Nehme ich jetzt Udo Lindenberg oder Nena? Mit Nur geträumt, also dieses Leuchtturmdings. Dann habe ich für Udo Lindenberg entschieden. Und damals habe ich mich für Udo Lindenberg entschieden. Sehr gut, du kluger Mann. Ja, aber das war, glaube ich, ein einschneidiges Erlebnis, weil da habe ich mich gegen die sexy Frau, die damals die Nena noch war, habe ich mich gegen die sozialkritischen Texte entschieden. Also für die sozialkritischen Texte und gegen die sexy Frau entschieden. Ne? Und ich denke mal, das hat mein Leben nachhaltig geprägt. Das kann gut sein. Ja. Denke ich auch. Ja. Ich habe in dem Alter Prince gehört. Purple Rain. Ja. Die Blatt. Ja. Ja. Hab ich wahrscheinlich was ja auch sexy geprägt. War, ne? Ja. Hm? War ja auch eher sexy als sozialkritisch. Also sozialkritisch war sie überhaupt nicht, aber sexy fand ich es auch nicht unbedingt. Ja, der Prince, war doch. Ich kann mich Prince noch an ist ja ein Mann. Ja, ich kann mich aber noch an diese Gitarristin erinnern, die so total geil war. So, nee, so Schlagzeugerin, Mensch, du. Ja, das ist so eine, mit kurzen Haaren und Hosen. Sheila E. Ja. Oh. Sau geil. Ja, ich hatte eine in der Klasse, die sah so aus wie die. Die hat die gleiche Frisur gehabt. Wir waren total, also ich und mein Kumpel, wir waren total geil verliebt. Auf die. Verliebt, ja. Aber so mehr so schwärmerisch. Ja, das kenne ich aus der Grundschule. Ja. So, wir müssen weitermachen. Wir machen ja gerade Sendung hier am Pogo Radio im Bermuda Funk. Und echt? Ach ja, so. Ja. Und wir haben noch 10 Minuten. 10 Minuten, das bedeutet, 10 Minuten. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich würde mal sagen, weil der Nils hier zu Gast ist, ihr bei Pogo Radio im Bermuda Hallo. Funk, würde ich mal sagen, wir spielen ein Lied von Gelded Nelt. Ja. Ja, wir spielen ein Lied Afrolekt, oder? Afrolekt, Afroklekt. Afrolekt steht hier. Warum steht hier Afrolekt? Kleckt, heißt es. Ah, das ist falsch geschrieben, Alter. Wer macht denn sowas? Aha. Ja. Die einzige Platte, die nicht in eurem Verlag erschien, sondern außerhalb, nämlich bei Rookie Records. Ja. Und eingeschlagen ist wie eine Bombe, wie eine Granate. Ja. Und da hören wir jetzt das Lied Afrogleckt von der Platte Bass Uff. Ich hab alle neu geleckt, ich hab mich in Zünd geleckt. Ich hab 1000 Fleece geleckt, ich hab ordentlich Mu geleckt, Arsch geleckt, Mu geleckt, Hie geleckt, Tiefe geleckt, leck, leck, leck, leck, leck, leck, leck, leck, leck, leck, leck, leck, leck, leck, leck, leck. Ich hab mein Kachel tiefer geleckt, ich bin immer gut aufgeleckt, ich hab mein Wäsche zusammen geleckt, ich hab mich gleich abgeleckt, abgeleckt, umgeleckt, Rimmer geleckt, Nimmer geleckt, Nuna geleckt, Nuf geleckt, leck, leck, leck, leck, leck, leck, leck, leck, leck, leck, leck, leck, leck, leck, leck, leck, leck, leck, leck. Mein Rohr verleckt, ich hab der Pifutz geleckt, ich hab mein Portemonnaie verleckt, ich hab mein Waffe niedergeleckt. Zu geleckt, nuf geleckt, nuna geleckt, hie geleckt, her geleckt, uf geleckt. Ich hab mal jemand umgeleckt, ich hab dann auch mein Fies hochgeleckt, ich hab ganz mächtig zugeleckt, ich hab mein Platte aufgeleckt. Nola geleckt, Fuhl geleckt, Bui geleckt, Mutter geleckt. Ja. Ja. Hat er Schluss? Kleck, kleck, kleck, kleck, kleck. Ja. Und wie geht's dir? Bist du noch da? Ja? Super, ich bin noch da. Ja, ich habe mal jetzt wieder hier. Ich habe jetzt gesehen, ich habe doch irgendwie 1:1 Scholle-mäßig hier bin ich dabei, weil ich habe noch 0,5 Liter. Die Flasche ist jetzt leer, die Weinflasche. Ich habe jetzt noch 0,5 Liter Wasser, was man ja benutzen kann, um morgen den eventuellen Brand zu löschen. Ich habe nichts mehr zu trinken, habe ich gerade gemerkt. Ach, das ist aber traurig. Da müssen wir noch ein Lied hören, damit ich mir noch was holen kann. Ja, wir haben noch 7 Minuten. Acht Minuten haben wir noch. Ja, man noch ein Geldet-Lied. Können wir machen, wir können aber auch ein Lied, ja, hören wir noch. Oder was anderes. Oder was anderes, ja. Ausschreitung habe ich hier noch. Eine Band Ausschreitung? Ausschreitung, eine Band aus Lauchhammer. Das ist irgendwie auch in neuen Bundesländern. Lauchhammer. Ja. Ausschreitung. Geil. Ja. Lass uns das hier, ich hole mal was zu trinken. Ja. Wir sind unterwegs nach überall, ja, wir sind da. Mein Gott, wo ist der Aufhang? Hände hoch, das ist der Überfall. Ja, wir sind unterwegs nach überall. Ja, wir sind da. Machen wir es nach Ordnung. Ja, das mit Lauchhammer hätte ich gar nicht erwähnen brauchen, weil das singen sie ja selber schon, dass sie aus Lauchhammer sind. Ach, übrigens, jetzt bald die nächsten Tage ist ja, kann ich immer ankündigen, ist es Punk im Pott, wo ja auch schon Geld in Nelt gespielt haben. Ah, das war schön damals. Ja. Ein herrliches Konzert. Ja. Wie groß die Bühnen waren. Ja. Wahnsinn. Ja, ich würde mal sagen, das war hier wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Sind wir schon durch? Ja, oder? Wir sind schon durch. Ja. Da hätte ich mal gar nichts zu trinken mehr holen brauchen. Doch, natürlich. Wir können ja nach der Sendung noch so eine After-Dings machen da. Und hören wir jetzt noch Slime? Wir können auch Geld in Nelt hören. Der Cover von meiner Tante. Oder wir können Slime hören. Wir können auch Slime hören. Wie du willst. Jetzt entscheide du. Slime. Ich habe mir das schon zu oft gewünscht. Okay. Endlich. Endlich. Weg mit dem Scheißsystem. Genau. Nee, hey, Punk, wollte ich doch. Ja, da kommt ja auch weg mit dem Scheißsystem. Ah, okay. Ich hab's kommt in mal. Hey, Punk. Mhm. Mhm. Bloß weil das Lied so heißt es ja nicht, dass der Satz da drin vorkommt. Okay. Weißt du, wie ich mein? Alles das klar. Kleine Feuer. Zeig mir das nochmal. Ich zeig das nochmal hier. Ist es geil, ne? Ach, fette Sau. Ja. Hast du viel gefressen? Ja. Ja, fette Sau. Ja, okay. Okay. Ciao. Tschüss, macht's gut und am 30.12. kommt TOD. Da freue ich mich schon wie Sau drauf. Ja. Tschüss, Prost. Macht's gut. Ciao. Bis dann. Weil sie jetzt wissen, dass wir Vollidioten sind.